Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, meine lieben Geschwister. Heute möchte ich euch 5 Dinge nennen, mit denen ihr euren Iman pushen könnt. Also wenn ihr mal wieder so ein bisschen down seid und ihr merkt, euer Iman ist schwach geworden, was könnt ihr dagegen tun? Ich habe für euch 5 Dinge, die euch definitiv helfen werden, dass euer Iman wieder ganz nach oben kommt. Und das erste ist natürlich der Koran. Lest im Koran. Lest im Koran. Wenn ihr das Arabische nicht versteht, so lest im Deutschen und ihr werdet sehen, was für ein Imanschub ihr bekommt. Aber ganz wichtig, und ich sage das immer wieder gerne, lest auch das Arabische, wenn ihr Arabisch könnt. Denn das Gefühl dieser arabischen Sprache, denn das Gefühl dieser Worte, sie geben dir Kraft und Energie. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wir haben den Koran als Barmherzigkeit und Heilung für die Gläubigen herabgesandt. Deswegen, liest den Koran auch auf Arabisch. Du musst dir vorstellen, wenn du den Koran auf Arabisch liest, Allah subhanahu wa ta'ala war es, der den Koran, der das, was du gerade liest, mit seinem eigenen Mund ausgesprochen hat, mit seinen eigenen Worten wiedergegeben hat. Das sind Allahs Worte, die dir erlaubt wurden, eins zu eins nachzusagen. Allahu Akbar. Das pusht einen, das gibt einen Energie. Abgesehen von all diesen ganzen Geschichten, die im Koran vorhanden sind, von den Angelegenheiten des Tawhid, von Aqidah, von Iman, die dich nach oben bringen. Subhanallah. Das ist eines der wichtigsten Angelegenheiten. Der zweite Punkt ist, lies die Hadithe vom Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die erklären an einer Seite den Koran und erzählen dir Sachen, die du im Koran so nicht gefunden hättest. Und sie erzählen dir die Geschichte vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wie er war, wie er sich gegeben hat. Und das gibt dir einen Imanschub. Das tut dich wieder aufrappeln und gibt dir Kraft und Energie. Das ist eine der wichtigsten Sachen. Und dabei gibt es viele Hadithbücher, auf die man zurückgreifen kann, wie Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, al-Tirmidhi und so weiter. Es gibt viele Angelegenheiten und inshallah ta'ala wird dazu eine extra Reihe kommen über diese Bücher, bi'idhnillahi ta'ala. Der dritte Punkt ist, les über die Sahaba und die rechtschaffenen Vorfahren. Les ihre Biografien. Was für Persönlichkeiten waren sie? Was haben sie getan, was haben sie nicht getan? Wie haben sie sich verhalten? Wie sah ihr Leben aus? Wenn du diese Sachen liest, dann gibt das dir Energie in deiner Religion. Es gibt dir wieder Mut und motiviert dich weiterzumachen. Deswegen, meine lieben Schwester, ist der dritte Punkt, die Biografien der rechtschaffenen Vorfahren. Sei es von den Sahaba, Tabi'in oder auch von den Gelehrten, die kurz vorher gestorben sind, die noch in unserer Zeit waren. Und inshallah ta'ala wird es auch darüber eine schöne Serie geben, über die Superstars dieser Umma, bi'idhnillahi ta'ala, und darin werdet ihr inshallah ta'ala diese Leute kennenlernen. Und das ist auch schon der vierte Punkt, dass man sich Audios oder Videos anschaut, die den Iman pushen, so wie dieses Video oder Videos über die Sahaba, Videos über rechtschaffene Vorfahren, Videos über Teile, Stücke vom Koran und Hadith, Videos, die, wenn du sie anhörst, dass sie dein Iman nach oben bringen oder Audios oder Texte liest, die dich nach oben pushen, kurze Abschnitte. Und das bringt mich auch direkt zu fünftens, und das ist das letzte, inshallah ta'ala, für heute, Ar-Raqa'iq, herzergreifende Themen, sei es in Büchern wie Riyadu Salihin oder in Video- oder Audioformat, herzergreifende Themen in jeglicher Hinsicht, die aus Koran und Sunna kommen, die deinen Iman nach oben bringen, wenn du sie liest, sind eines der wichtigsten Angelegenheiten. Und viele Gelehrten sagen, dass ein Talib al-Ilm, jemand, der lernen geht für Allah subhanahu wa ta'ala und wirklich studiert und er lernt Fiqh und Hadith und viele dieser ganzen Themen, die sind ja sehr schwierig für den Anfang. Der sollte auf jeden Fall niemals diese Ar-Raqa'iq vergessen. Es ist sehr, sehr wichtig, auch für den Talib al-Ilm, diese herzgreifenden Themen immer wieder aufzugreifen und zu lesen. Und es gibt sehr viele Themen, sehr viele Bücher, die die Gelehrten darüber verfasst haben. Es gibt inzwischen Videos und Audios, die man anhören kann, subhanallah. Und diese Angelegenheiten sind auch eines der wichtigen Angelegenheiten, die dir helfen, dein Iman zu pushen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen und dein Iman wieder stärken nach diesem Video und dir Mut geben, dass du nach diesem Video dich wieder bemühst in deiner Religion und nach diesen Themen vielleicht suchst. Barakallahu fikum. Abonniere doch ganz kurz den Kanal, inshallah ta'ala. Damit unterstützt du unsere Arbeit hier und verteile das Video, damit andere, die sich vielleicht schwach fühlen, auch wieder Energie bekommen oder wissen, wie sie sich Energie aneignen können. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.